Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Der Krieg gegen die Krise. Warum es bei einem Angriff auf den Irak nicht um das Regime von Saddam Hussein geht, sondern um die Widersprüche der Globalisierung. Der militärische Angriff der USA auf den Irak scheint beschlossene Sache zu sein. Die Regierung von Präsident Bush Jr. hat sich in dieser Frage schon so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie gar keinen Rückzieher mehr machen kann, ohne das Gesicht zu verlieren. Tatsächlich hat der Aufmarsch längst begonnen. Die USA verlegen ständig neue Truppenkontingente in ihre nahöstlichen Basen. Schon ist ein zusätzlicher Flottenverband mit dem Flugzeugträger Constellation auf dem Weg in die Golfregion, wo sich bereits die Abraham Lincoln befindet. Das alles macht nur Sinn, wenn ohne Rücksicht auf alle politischen Bemühungen der Angriff konkret vorbereitet wird. Die US-Regierung hat offen erklärt, dass sie sich von der vielbeschworenen internationalen Gemeinschaft nicht die Hände binden lassen will. Der Versuch, eine zu ihren Absichten passende UN-Resolution zu erpressen, dient nur noch der diplomatischen Flankierung. Offensichtlich ist der Wille zum Losschlagen stärker als alle Bedenken. Fast könnte man sich in die Vergangenheit der modernen Geschichte zurückversetzt fühlen. Denn vom 16. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg wurde die Frage von Krieg und Frieden nicht durch ein Verfahren formaler, völkerrechtlicher Legalität entschieden, sondern durch einsame Beschlüsse der Regierung, legitimiert einzig und allein durch die faktische Macht. Nach den Erfahrungen der Katastrophe in der Epoche der Weltkriege sollten an die Stelle der freien Wildbahn im Verhältnis der Staatenwelt verbindliche Normen des Völkerrechts treten. Als Rahmen für diese Verbindlichkeit wurde die UNO und deren Sicherheitsrat allgemein anerkannt. Aber die UNO war nie eine faktische Macht, sondern bildete immer nur die formale Repräsentanz einer Summe von souveränen Nationalstaaten. Auf der Ebene der faktischen Macht war die Welt geteilt in eine Pax Americana und eine Pax Sovietica. Nach dem Untergang der Sowjetunion ist nur noch die Pax Americana übrig geblieben. Und es ist bemerkenswert, dass diese letzte faktische Weltmacht, gestützt auf eine absolut überlegene und konkurrenzlose Militärmaschine, in einen immer stärkeren Gegensatz zum Völkerrecht und zur Instanz der UNO tritt. Soll ein gewaltiges Bombardement aus lasergesteuerten und satellitengestützten Präzisionen. Berichtet heute die New York Times unter Berufung auf amerikanische Militärkreise. Allein in den ersten 48 Stunden wollen die USA demnach mehr als 3000 Bomben über dem Irak abwerfen. Das sind 10-mal so viel wie in den ersten 2 Tagen des Golfkrieges von 1991. Damit soll innerhalb von kürzester Zeit der Weg freigemacht werden für eine Invasion mit Bodentruppen. Beweise dafür, dass der Irak tatsächlich Massenvernichtungswaffen besitzt, möchte kommende Woche US-Außenminister Powell dem UN-Sicherheitsrat vorlegen. Deutschland erlebt heute einen innenpolitisch spannenden Tag. 10 Millionen Deutsche. Die Regierung in Bagdad hat allerdings Bedingungen. So müssen sich irakische wissen, Deutschland hat im Februar den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. Ja, und bei mir im Studio ist jetzt Ahmed Berwari, Deutschlandsprecher der Patriotischen Union Kurdistans. Herr Berwari, die Frage ist natürlich, kann Saddam Hussein jetzt dem und sein Regime den Amerikanern militärisch auch Paroli bieten? Oder reicht es vielleicht nur noch, um die eigene Bevölkerung unter Druck zu setzen? Zunächst ist es klar, dass das Regime von Saddam Hussein sehr schwach ist, verglichen mit 1991 beziehungsweise mit dem zweiten Golfkrieg. Aber die Bedrohung, die Saddam Husseins eigentlich... Thank you. Zwar haben die Vereinigten Staaten schon in der Vergangenheit keinen Zweifel daran gelassen, dass sie sich der UNO nur so weit verpflichtet fühlen, wie diese allgemeine Repräsentanz der Staatenwelt der spezifischen Pax Americana untergeordnet wird und ihr gefügig ist. Aber in diesem unklaren Verhältnis von UNO, Sicherheitsrat, Völkerrecht einerseits und Pax Americana andererseits kam es doch während eines halben Jahrhunderts zu keinem offenen Bruch. Noch der Erste Weltordnungskrieg 1991 gegen den Irak wurde unter formaler Schirmherrschaft der UNO und im Namen des Völkerrechts geführt, um die Annexion Kuwaits zu stoppen. Aber schon der Zweite Weltordnungskrieg gegen Restjugoslawien verletzte in eklatanter Weise genau die Prinzipien, die man wenige Jahre zuvor noch gegen den Irak geltend gemacht hatte. Dementsprechend setzte die NATO ihren Militärapparat, der zu mehr als 90% aus Streitkräften der USA bestand, ohne das Mandat der UNO ein. Faktisch und juristisch handelte es sich um einen Angriffskrieg der NATO gegen einen staatlichen Souverän und ein UN-Mitglied. Im Afghanistan-Feldzug nach dem 11. September wurde die Frage der formalen Legalität schon gar nicht mehr gestellt. Ebenso wenig bei den neuerlichen Kriegsvorbereitungen gegen den Irak. Das Völkerrecht ist offensichtlich nichts mehr wert. UNO und Sicherheitsrat sind endgültig bedeutungslos geworden und können nur noch als Statisten der Pax Americana fungieren. Die faktische letzte Weltmacht bricht mit der von der UNO repräsentierten Legitimität und nimmt deshalb auch deren formale Legalität nicht mehr ernst. Trotzdem wäre es ganz falsch, in diesem Vorgehen bloß dem willkürlichen Akt eines Staates gegenüber dem Rest der Welt zu sehen. Wenn die US-Regierung immer wieder den Begriff des nationalen Interesses bemüht, um ihren Aktionen als Weltmacht wenigstens nach innen, den eigenen Bürgern gegenüber, einen Schein der Legitimation zu geben, so handelt es sich dabei um eine Selbsttäuschung. Im Zeitalter der Globalisierung gibt es keine eindeutig definierbaren nationalen Interessen mehr, weder in ökonomischer noch in politischer Hinsicht. Tatsächlich sind die USA in die Rolle der globalen Schutzmacht eines planetarischen Kapitalismus hineingewachsen. Gerade auf diese Weise werden jedoch die Widersprüche der Globalisierung deutlich. Das betriebswirtschaftliche Kapital nimmt eine transnationale Form an, aber die politisch-militärische Macht kann ihrem Wesen nach nur in nationaler Form existieren. Der seit der Aufklärung immer wieder propagierte Weltbürger ist nichts als eine Einbildung, weil der Bürger des modernen, warenproduzierenden Systems nur in einer Doppelgestalt als Dr. Jekyll und Mr. Hyde möglich ist. Nämlich als ökonomisches Subjekt, als Bourgeois einerseits und als politischer Staatsbürger andererseits. Der seit der Aufklärung immer wieder propagierte Weltbürger ist nichts als eine Einbildung, weil der Bürger des modernen, warenproduzierenden Systems nur in einer Doppelgestalt als Dr. Jekyll und Mr. Hyde möglich ist. Nämlich als ökonomisches Subjekt, als Bourgeois einerseits und als politischer Staatsbürger andererseits. Der Universalismus des Kapitals ist aber bloß ökonomisch, nicht politisch. Deshalb gibt es einen Weltmarkt, aber keinen Weltstaat. Der Weltbürger kann nur als Weltbourgeois erscheinen, nicht als Weltstaatsbürger. Die nunmehr planetarische Pax Americana ist daher auch nur als paradoxes Verhältnis möglich. Auf der Ebene der politischen und militärischen Macht muss der Universalismus des Kapitals die Form seines eigenen Gegenteils annehmen, nämlich die Gestalt des nationalen Staats und des nationalen Militärapparats der letzten Weltmacht. Was als nationales Interesse der USA bezeichnet wird, ist in Wahrheit der unlösbare Widerspruch von Globalismus und Nationalismus. Die USA müssen Funktion eines Weltstaats übernehmen, ohne Weltstaat sein zu können. Dieser Widerspruch spitzt sich in demselben Maße zu, wie sich der Charakter der Globalisierung als fundamentale Krise des modernen, warenproduzierenden Systems enthüllt. Je mehr Menschen durch die dritte industrielle Revolution als Überflüssige gebrandmarkt werden, je mehr Nationalökonomien und Nationalstaaten zusammenbrechen und je mehr dadurch die Verwertung von Kapital an absolute historische Grenzen stößt, desto stärker werden die USA als nationale Weltmacht dazu gedrängt, auf einen globalen Notstand zu reagieren und eine Art Ausnahmezustand über den gesamten Planeten zu verhängen. Da jedoch die politische Regulation der transnationalen Ökonomie unmöglich ist, wird das Verhalten der letzten Weltmacht immer irrationaler und gewaltsamer. Die offizielle Begründung für die neuerliche Strafexpedition gegen den Irak ist auf die durchsichtigste Weise unwahr. Eine Komplizenschaft des eher weltlichen Saddam-Regimes mit dem islamistischen Terrornetzwerk Al-Qaida ist nicht nur unbewiesen, sondern auch unwahrscheinlich. Dass der Irak angeblich noch immer große Mengen von chemischen und biologischen Massenvernichtungsmitteln besitzen soll, wird von den früheren UNO-Inspektoren vehement bestritten. Vollends absurd ist die Behauptung von Präsident Bush, dieses inzwischen völlig ausgelaugte Regime stelle eine Gefahr für die Welt dar. Selbst als die irakische Armee noch vom Westen ausgerüstet und unterstützt wurde, war sie nicht einmal imstande, die schlecht bewaffneten Truppen der iranischen Mullahs zu besiegen, umso weniger ist sie heute nach Jahren des Embargos, der Bombardements und der Zerstörung großer Teile ihres Arsenals zu einem strategischen Angriff auf andere arabische Länder oder gar auf Israel fähig. Saddam repräsentiert eine ganz gewöhnliche, unappetitliche Diktatur der Dritten Welt, wie sie heute zu Dutzenden am Weltmarkt zerschellen und in den Prozess der Auflösung staatlicher Strukturen übergehen. Viele ähnliche Regimes werden von den USA protegiert, ursprünglich galt das ja auch für den Irak selbst. Thema des Tages nun im Überblick. Irak-Konflikt. Waffeninspektoren der UN. Mit den Geheimdienstinformationen soll belegt werden, dass Saddam Hussein die UN-Resolution nicht erfüllt. Offensichtliche Beweise für die Existenz. Ob der Fund beweist, dass die irakische Regierung tatsächlich noch über ihn hat. Der Chef der Waffeninspektoren, Hans Blix, forderte Informationen, die Kontrolleure direkt zu Waffenverstecken führen. Wie der Al-Qaida will unterdessen die spanische Regierung aufgespürt haben. Das sagte Ministerpräsident Aznar. Dass der friedliche Weg natürlich die beste Lösung ist, aber Saddam Hussein könnte ja kooperieren und er könnte sich ja für die friedvolle Lösung des Konfliktes entscheiden. Aber wenn er das nicht tut und wenn wir jetzt locker lassen, dann werden wir nicht zum Frieden kommen, sondern wir werden weiterhin zu einem späteren Zeitpunkt uns mit dem Konflikt auseinandersetzen müssen. Und vielleicht in einer instabilen Welt. Der Rüstungsbetrieb hatte bereits mehrfach Besuch von Waffenkontrolleuren. Doch gefunden haben die UN-Mitarbeiter bislang nichts. Dies könnte sich ändern, wenn den Inspektoren endlich Luna X2000 zur Verfügung stehen. Ich hoffe natürlich weiterhin, auch zu diesem Zeitpunkt, dass wir eine friedvolle Lösung finden können für den Irak-Konflikt. Aber ich glaube, wenn es nicht möglich ist, Saddam Hussein friedlich, so wie die UN-Resolution es vorsieht, jetzt zählte sein Land habe außerdem Hinweise auf Verbindungen zu terroristischen Gruppen. Unterdessen warf die Führung in Bagdad den USA vor, gefälschte Beweise dafür vorlegen zu wollen, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfüge. Irak-Krise. US-Außenminister Colin Powell will dem Weltsicherheitsrat am Mittwoch Beweise vorlegen, dass der Irak die UN-Inspektoren täuscht und Massenvernichtungswaffen versteckt. UN-Inspektoren im Irak weiter auf den Überraschungseffekt ihrer Besuche setzen. Die Drohne wird ihnen erst Ende Februar zur Verfügung stehen. Fraglich, ob das Hightech-Suchgerät dann überhaupt noch gebraucht wird. Möglicherweise hat der Krieg dann schon längst begonnen. Der angekündigte und als unvermeidlich bezeichnete Angriff auf den Irak hat ganz andere Gründe als die von den USA propagandistisch vorgeschobenen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine fast schon verzweifelte Flucht nach vorn, mit der die letzte Weltmacht den drohenden Verlust der globalen Kontrolle aufhalten will. Der vom Präsident Bush vollmundig angekündigte Krieg gegen den Terrorismus war ein Flop. Das poststaatliche Gebilde Al-Qaida ist offenbar nicht entscheidend getroffen worden. Die US-Regierung konnte der imperialen Öffentlichkeit nicht einmal einen Triumphzug bieten, um Osama bin Laden als den in Ketten gelegten Barbarenhäuptling zu präsentieren. Und die Vertreibung der Taliban wurde damit erkauft, dass die USA ein blamables Bündnis mit den Banditen und Warlords der sogenannten Nordallianz eingehen mussten. Von einer wirklichen Kontrolle über Afghanistan kann keine Rede sein. Die USA werden einen Krieg nicht gewinnen, den sie nicht einmal führen können. So wenig wie ein Panzernashorn seine eigenen Darmviren angreifen kann. Denn der Terrorismus wächst in der Weltkrise des Kapitalismus nicht nur stets von neuem nach wie die Köpfe der Hydra, er bewegt sich auch in einer ganz anderen Dimension als die letzte Weltmacht. Al-Qaida operiert nicht auf der Ebene der territorialen Souveränität, sondern wie ein transnationaler Konzern in den Falten und Nischen der Globalisierung. Für einen Kampf in dieser Dimension ist die Hightech-Militärmaschine der USA völlig ungeeignet und nutzlos. Die ewigen Luftangriffe mit Stealth-Bombern, Cruise-Missiles und so weiter treffen großflächig die Bevölkerung, die Städte und Infrastrukturen, aber sie sind viel zu grob, um die transkontinentalen Netzwerke vom Typus Al-Qaida erreichen zu können. Die USA brauchen einen spektakulären Großerfolg im Krieg um die Weltordnung. Sie müssen demonstrieren, dass sie immer noch Herr im Haus sind. Die Macht der USA ist aber ihrem Wesen nach auf die Welt der Nationalstaaten bezogen. Eine Demonstration der Stärke und des globalen Herrschaftswillens ist daher nur möglich, in der anachronistisch gewordenen Form des territorialen Kriegs im Sinne von Clausewitz. Um die Frustration im Krieg gegen den Terrorismus kompensieren und ein Exempel statuieren zu können, brauchen die USA einen Feind auf ihrer eigenen Ebene als billiges Opfer. Der Irak bietet sich dafür an, weil er schon längst als Schurkenstaat ideologisch aufgebaut worden ist. Und als traditionelle, territoriale und souveräne Macht, gestützt auf eine klassische Armee, hat das ohnehin im Niedergang begriffene Saddam-Regime natürlich nicht die geringste Chance. I love the Marine Corps. you're talking that way, so listen closely. Es gibt allerdings noch einen zweiten, weitaus wichtigeren Grund, warum gerade der Irak ins Visier genommen wurde. Die Weltwirtschaft ist in eine neue Phase der Krise eingetreten. Das Desaster der New Economy und der Absturz der westlichen Finanzmärkte seit dem Frühjahr 2000 schlägt zeitversetzt auf die globale Realökonomie zurück. Das Zentrum dieser Krise befindet sich in den USA, deren Finanzblasenökonomie in den 90er Jahren mit fantastischen Importüberschüssen die gesamte Weltkonjunktur als Lokomotive gezogen hatte. Das unausweichliche Ende dieser Ära des fiktiven Kapitals droht nicht nur die völlig überschuldete US-Ökonomie in den Abgrund zu reißen und die schwelende Weltwirtschaftskrise zum globalen Flächenbrand auszuweiten, sondern in der weiteren Perspektive auch die Finanzierungsfähigkeit der US-Militärmaschine in Frage zu stellen und das Ende der globalen Hegemonie herbeizuführen. Ein ökonomisches Wunder muss her, um jeden Preis. Der Finanzblasenkapitalismus soll in die stetige Aufwärtsbewegung der 90er Jahre zurückgezwungen werden. Dafür bedarf es jedoch einer tragenden Prognose, die den Börsenboom als bloße Vorwegnahme einer nachfolgenden realökonomischen Ära des Wachstums rechtfertigt. In dieser Hinsicht sind die Optionen neuer technologischer Träger zum Auslaufmodell geworden. Die Hoffnung auf einen erneuten Schub von Investition und Konsum durch die Kommerzialisierung des Internet oder durch die Telekomindustrie mittels UMTS haben sich als Flops erwiesen. Nachdem die inneren Potenziale eines realen Wachstums versagt haben, soll jetzt durch den Angriff auf den Irak eine äußerlich militärisch herbeigeführte Ära des billigen Öls als neue Projektion herhalten, um den Börsenboom zurückzuholen und auch die erste Dekade des 21. Jahrhunderts zu einer Ära des Aufschwungs zu machen. In den USA wird ganz offen darüber diskutiert, das Kartell der OPEC gewaltsam zu zerschlagen. Die US-Ökonomie soll durch einen Ölpreis auf dem Niveau vor den Zeiten der OPEC gerettet werden. Dafür reicht jedoch die Kontrolle und Erschließung des Kaspischen Raums bei weitem nicht aus, weil sich dort nur Lagerstätten in der Größenordnung des Nordseeöls befinden, wie sich inzwischen herausgestellt hat. Im Irak dagegen liegen nicht nur 15% der Weltreserven, sondern sie lassen sich auch konkurrenzlos billig aus dem Boden fördern. Durch eine militärische Besetzung der irakischen Ölfelder und deren Modernisierung mit Hilfe einer von den USA eingesetzten Marionettenregierung, so das Kalkül, könnte ein neuer globaler Wachstumsschub unter Führung der US-Ökonomie auf den Weg gebracht werden. Aber dieses Kalkül ist irrational und kann den Absturz nur beschleunigen. Nach einem relativ leichten militärischen Sieg wird sich der Irak noch weniger befrieden lassen als Afghanistan. Im Norden drohen Konflikte mit der Türkei, im Süden mit dem Iran. Die Zerschlagung der OPEC wäre der vollständige Ruin des gesamten Nahen Ostens und wahrscheinlich auch Russlands. An die Stelle der jetzigen Regimes würden nicht wohlerzogene Demokratien treten, sondern fortgeschrittene Zerfallszustände und eine gesamtarabische Hassguerilla gegen die Förderanlagen und Transportwege des vermeintlich billigen Öls, dessen Preis dann in Wahrheit geradezu explodieren müsste. Die USA schaffen durch ihre gewalttätige Flucht nach vorn einen qualitativ neuen Ausnahmezustand. Sie bewegen sich auf eine direkte Militärdiktatur und ein blutiges Besatzungsregime in der gesamten Ölregion zu. Das kann auch die größte Militärmacht der Geschichte nicht lange durchhalten. Diese Sendung basiert auf der gleichnamigen Textgrundlage von Robert Kurz. Das Skript zu dieser Sendung findet ihr auf der Radio Frei Homepage www.radio-frei.de. Weiterführende Texte zur Sendung findet ihr auf der Homepage www.krisis.de. Eine Wiederholung dieser Sendung wird am Montag, den 10. Februar um 11 Uhr hier auf Radio Frei ausgestrahlt. Die Starken werden überleben.